war im Dezember 42. Da hörte man im Deutschen Rundfunk dieses Lied. Es geht alles vorbei. Als der Mai 43 gekommen war, hörte man im Londoner Rundfunk eine neue Strophe. Ein Winter voll Elend und Not, in Russland der eisige Tod. Und das große Resultat ist das Lied von Stalingrad. Ja, das ist im Winter passiert, doch keiner den Kopf drum verliert. Denn wir dachten, kommt der Sonnenschein, dann wird alles schön wieder sein. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Man hofft im Dezember auf den schöneren Mai. So geht alles vorüber, so geht alles vorbei. Stalingrad im Dezember und Tunis im Mai. Dann kam wieder Dezember, Dezember 43. Und man hoffte noch weiter im Deutschen Rundfunk. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember, folgt wieder ein Mai. Und jetzt war wieder ein Mai gekommen. Er ist vorbeigegangen, ohne Hoffnung. Ohne Aussicht. 6 Monate zogen ins Land und jedem ist sicher bekannt, dass nicht viel mehr zu verlieren, wenn sie schon nach Rom marschieren. Streut euch in die Augen nur Sand, sie werden marschieren nach Deutschland. In die Knie muss Hitler hinein, wenn je wieder Frieden soll sein. Oh, wär alles vorüber, oh, wär alles vorbei. Vorbei auch der Alpdruck der Nazi-Partei. Erst müssen die Bonzen mal all an die Reihe. Dann wird Nacht wieder Nacht sein und Mai wieder Mai. Die Sängerin in der BBC-Persiflage war Lucy Mannheim.